Seit gut anderthalb Wochen ist Ai Weiwei in Deutschland. Er hat sein Atelier in Berlin bezogen, er führt Verhandlungen über seine Gastprofessur und er gibt Interviews, in denen der nicht einzuschüchternde Künstler die repressive Politik in China plötzlich nachsichtiger beurteilt. In den sozialen Netzwerken regt man sich darüber auf, dass Ai gesagt hatte, Festnahmen fänden inzwischen nicht mehr außerhalb des Gesetzes statt. Warum die Deutschen offenbar enttäuscht sind von einem Künstler, der sagt, ich kann jeden verstehen, der an sich selbst denkt. Darüber möchte ich mit dem Schriftsteller und Sinologen Tilman Spengler reden. Guten Abend, Herr Spengler. Hallo, grüß Sie, Frau Brinkmann. Ist den Deutschen ein widerständiger, mit Hausarrest belegter Ai Weiwei lieber als der ausgereiste Künstler, der Nachsicht übt mit den Behörden und auf jeden Fall nach China zurück will? Nun gut, ich denke, Sie haben auf jeden Fall gerne eine Figur, an der Sie sich hochranken können und eine Figur, wo Sie sagen können, der Kerl, du nur Wetter, ist mutig. Und das sagt man sich natürlich in Deutschland erheblich leichter, als man es sich unter den Bedingungen einer Diktatur des Proletariats oder eines autoritären Regimes wie in China sagen lässt. Und das schafft eine Diskrepanz. Glauben Sie, dass man sich hierzulande sehr schnell provoziert fühlt von Sätzen wie festgenommen zu werden, ist doch kein Problem? Ich würde das nicht so sehr auf die Leute hier beziehen, sondern ich würde es auf die Leute in China beziehen. Und da könnte es einige natürlich geben, die sagen, das könnte man auch anders ausdrücken. Ja. Er denkt ja dialektisch. Wenn man die Interviews der vergangenen Tage überfliegt, und er hat viele gegeben, dann äußert er zum Beispiel Verständnis, nicht unbedingt dafür, dass man ihm das angetan hat, nämlich ihn mit Hausarrest zu belegen und viel früher auch verschwinden zu lassen, 43 Tage lang. Er sagt, dass man mir das angetan hat, zeigt doch, dass sie schwach geworden sind. Ja, ich denke, da steht uns kein richtiges Urteil zu. Es ist natürlich so, dass die Bedingungen nicht angenehm sind, in einem chinesischen Gefängnis zu verschwinden und ankündigungslos zu verschwinden, ist genauso schrecklich. Und Ai hat das ja ein paar Mal erlebt. Und Ai war nun in der besseren Lage oder in der glücklicheren Lage, dass er erstens den Mut zur Renitenz hatte und dass er zum Zweiten aus einer Gesellschaftsschicht im sozialistischen China stammte, die ihn privilegierte. Das heißt, er wurde sicherlich nicht härter angelangt, sage ich jetzt mal höflich und vorsichtig, als andere Leute, die nicht so deutliche Beziehungen in die Hierarchie, in die Heldengesellschaft, wie Ai Weiwei, schon über seinen Vater. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass ich mich sehr schwer tue zu sagen, warum soll er sich nicht verhalten, wie er will. Ich meine, es gibt zwischen den Vertretern der deutschen Wirtschaft, Exportwirtschaft und manchen Publizisten in Deutschland viele, die genau dasselbe sagen und sagen, na ja, ein bisschen muss der Staat ja mal zugreifen, damit Ordnung passiert. Also das ist in diesem Falle nur eine besondere Äußerung, weil sie von einem Mann kommt, den wir vorher, wir sage ich jetzt in Anführungszeichen, hochstilisiert haben als die Ikone des Widerstandes. Ich glaube schon, das war falsch. Ikone des Widerstands und auch Avantgarde-Ikone der Kunst. Kann man sagen, dass er vielleicht in Deutschland, ich denke auch in Frankreich, wo ich Ausstellungen gesehen habe und die waren immer voll und er wurde gut rezipiert, vielleicht auch eher eine Künstler-Ikone des westlichen Europas ist? Naja, ganz gewiss. Und das ist so das alte Problem, also ganz gewiss auch, was sein Heimatland, was die Volksrepublik China angeht, da ist er sicherlich nicht so bekannt wie hier, prozentual gesehen. Und das ist natürlich so ein kleines Problem jetzt. Man kennt es aus dem Märchen mit dem Geist und der Flasche. Jetzt ist ein bisschen Geist aus dieser Flasche heraus und wir sehen nur noch Flaschen, übertragen gesagt. Also wenn wir seine Ausstellungen, seine Objekte, seine künstlerischen Äußerungen sehen, dann standen die immer in einer direkten Beziehung zu den politischen Aussagen oder zu einem Eintreten für Rechte der Freiheit, der Unverletzbarkeit oder der freien Meinung. Und wenn dieses nicht mehr so der Fall ist, dann ist es, wie gesagt, das traurige Schicksal des Geistes aus der Flasche. Wenn man noch einmal den Blick auf Ai Weiwei von Deutschland aus richtet, könnte man sich vorstellen, dass sein Image, sein Rang als Künstler zielstrebig in Deutschland aufgebaut wurde? Das ist wohl wahr. Und das ist ja auch sehr verdienstvoll. Das macht jeder gescheite Galerist, so gut er es kann. Und im Falle von Ai Weiwei ist es wunderbar gelungen, auch durch diese schnelle Schiene, die erstellt wurde zu der Außenpolitik oder der Menschenrechtspolitik der Bundesregierung, die gleich sozusagen ein Lieblingspartner oder so ist, auch Partner von, für die Menschenrechtspolitik in ihm erkoren hat und so gleich den Bezug hergestellt hat zwischen Politik und Widerstand oder Politik und symbolischer Deutung. Ai Weiwei selbst hat ja nach seiner Ankunft in Deutschland erzählt, wie sehr ihn die jüngsten Ausstellungen in Peking beglückt hätten. Es waren 5 sogar, weil eben tausende Menschen kamen, um seine Kunst zu sehen und die Behörden haben sich nicht gerührt. Können Sie sich vorstellen, Herr Spengler, dass da ein Umdenken stattgefunden hat, das Ai Weiwei jetzt eher im Ausland nutzt? Ich glaube, dass er so eine gewisse Einschätzung bekommen hat, was in einem System geht und was nicht geht, wie weit etwas geht und wie weit etwas nicht geht. Das ist, sagen wir es mal höflich, nicht direkt ein Ruhmesblatt für die chinesische Regierung. Er erzählt ja auch von der absoluten Willkür der Justiz und plädiert doch dafür, Vertrauen zu schaffen, weil einem einfach nichts anderes bleibt, als auf Vernunft zu bauen. Langfristig ist daran ja wahrscheinlich nichts falsch. Also, er ist Künstler. Künstler erzählen gescheite Sachen und Künstler erzählen auch viel Unsinn. Das ist das Schöne an Künstlern. Und das sollten wir Künstlern immer lassen als Freiheit. Ich teile nicht so ganz ihre Empathie damit, sondern ich sage, hier verhält sich jemand so eher wie Bert Brecht und sagt, ich verhalte mich einfach mal so, dass ich mich anpasse. Ich passe mich irgendwie den Schergen des Regimes in der DDR an und mache mit denen meinen Frieden, mache mit anderen meinen Frieden. Das kann man alles interpretieren, aber das muss man, glaube ich, der künstlerischen Souveränität und auch der persönlichen Souveränität der Person überlassen. Tilman Spengler über den sich wandelnden Ai Weiwei und die Irritationen beim deutschen Publikum, das die Schritte des vor kurzem in Deutschland angekommenen Künstlers verfolgt. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Frau Brinkmann.